Mit was mache ich jetzt mein Bier auf? Ich weiß es auch nicht. Hast du nichts gedruckt? Ich habe hier ein Festplattengehäuse. Oh, das verkratzt bestimmt. Minimal. Hui, es war knapp. Hast du gesehen, wie ich die gefangen habe? Ungeeignet. Check, check. One, two, two, two. Check, check. Das ist Folge 94 einfach. Wir gehen richtig steil auf die 100 zu. Ja, das beängstigt mich ein bisschen. Wir haben noch gar kein Special. Mm-mm. Das müssen die Leute ja nicht wissen. Ja. Geschickt. Ferrari F40 muss ich tun, habe es mir aufgeschrieben. Ja. Meine To-Dos sehen zurzeit sehr komisch aus. Ja, geil. Ich glaube, ich muss nach dem Podcast schon meine PlayStation 5 wieder abholen von Maren. Ja, dass ich das nachher noch ein bisschen zocken kann. Du hast gesagt, du hast so krasse Autos und du zerrupfst mich komplett, aber ich glaube das nicht. In der S-Plus zerrupfe ich dich. Ja, das kann sein. Und in A-Plus, wo mein F40 drin ist, zerrupfe ich dich auch. Nee, da hole ich's. A-Plus kann ich. Ich glaube, das ist A-Plus, da wo der Ferrari drin ist. Aber nicht der Pista. Nee, der ist in B, aber den habe ich nicht mehr. Aber okay, den könnte ich mir wieder kaufen und dann zerrupfe ich da auch. Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, die wir machen könnten. Wir könnten drüber abstimmen lassen. Ja. Ich habe aufgeschrieben, Kroketten frittieren, bis sie hohl sind und dann Sriracha rein. Das haben wir da schon vor Ewigkeiten. Ja, habe ich aufgeschrieben. Und ja, okay. Apfeltasting habe ich aufgeschrieben. Apfeltasting. Ja. Mit so, mit den ganzen, mir sagt ja sowas wie die Gewürzlurke, sagt mir nichts, wie das schmeckt. Ich kenne so The Granny Smith Apfel und die Pink Lady und der Präborn. Die drei Sorten kenne ich. Aber da gibt es ja so richtig vercheckte, wo es halt... Es gibt richtig viele Äpfel. Also Maren ist ja im Apfelgame drin oder beziehungsweise ihre Family hat so ein paar Grundstücke. Ja, zum Wohl erstmal. Das wird eng. Zweimal darf man abtrinken. Ja. Ja, sorry. Ja, jetzt muss einer nach dem anderen trinken. So, du fängst an. Okay. Und zwar ist das im Apfelgame drin und die haben auch verschiedene Bäume. Dann sagen sie mal, ja, was habt ihr denn heute für Bäume? Ah, das sind schon wieder die scheiß Brettacher-Äpfel. Die Brettacher. Ja, oder die gibt so kleine Scheiße, die sind so gelb und ganz klein, die kannst du nicht essen, die schmecken nicht. Wie heißen denn die nochmal? Ach, der David. Wo man nur zum, für was benutzt man die dann? Zum Apfel, zum Apfelsaft und Mosten und so. Guten, lass dir schmecken. Mhm. Ja, die zwei Sachen könnten wir fragen auf Instagram, was die Leute wollen, was sie mehr wollen. Dann schreibe ich mir das doch mal gleich. Haben eigentlich die Leute eine Antwort gegeben drauf, ob sie mehr Anbauen-Content haben wollen? Nee, wo ich das letzte Mal reingeguckt habe, haben 0 von 22 oder 23 Leuten nicht abgestimmt. Das heißt, wir wissen es leider nicht. Nee, ich glaube, das ist sehr, sehr eindeutig. Ich glaube, die haben keinen Bock drauf, ja. Aber waren zu, wie sagt man, zu bescheiden, um das zu sagen. Weil sie merken, was für einen großen Spaß wir dran haben, den wollen sie uns nicht verderben. Aber eigentlich interessiert es nicht, wenn wir über schnelle Autos reden. So, deswegen. Wie ist denn das? Kontoverlauf. Brauchst du noch? Soll ich nochmal auf Pause drücken? Nee. Weil ansonsten, sobald du bereit bist, kann ich das Intro abfeuern, würde ich sagen. Ja, aber ich bin ja nicht so richtig bereit. Alles gut, lass dir Zeit. Wo finde ich denn das? Lass dir Zeit. Es müsste doch bei. Was suchst du überhaupt? Ja, den Slider. Instagram. Ich finde Instagrams Design oder die Handhabung, gerade wenn man mehrere Accounts hat, ist richtig, richtig hässlich. Archiv, da wird es wohl zu Story-Archiv. Ja, da hätte man auch drauf kommen können. Archive. Archiv. So, jetzt gehen wir da mal drauf. Und 0 Personen haben geantwortet. Wo sieht man die Antwort? Wenn man so einmal so hochwischt. Und dann ist da nix, oder was? Das da. Ja, was ist bei dir da jetzt? Add to Highlight. Ich kann Highlight draus machen. Bei mir stehen da 0 Personen, haben geantwortet. Okay, du machst es. Du bist der Social Media Beauftragte. Ich will da gar nicht rein. Ich habe dich gelobt fürs letzte Mal. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, den Leuten auch, weil die waren bis zum Ende her dabei. Also die haben nicht vorher weiter gewischt. Ich glaube, nur einer hat abgebrochen. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Oh, ja. gleich ausheißen. Ja. Aber es waren sogar 30 Views oder so. Das mit einer der höchsten. Stark. Ja, stark. Danke, Leute, für den Support. Also, los geht's. damit herzlich willkommen zu Folge 94. Wir hatten es schon davon, hier bei Carstens und Crusoe. Ich bin der Patrick, mit mir hier im Studio der Bubi. Herzlich willkommen. Hallo, sehr gut. Ja, ich bin einerseits ein bisschen nervös, weil die 100. Folge in großen Schritten auf uns zukommt. Andererseits bin ich aber auch froh drüber, dass ich so mutig war, beim Podcast erstellen zwei führende Nullen hinzumachen. Heißt, man hat den Ansporn, mindestens 100 Folgen zu machen. 100 Folgen brauchen wir auf jeden Fall mal 2 Jahre oder so. Und wie es aussieht, schaffen wir es, den Sinn und Zweck der letzten führenden Null noch zu erfüllen, was mich sehr freut. Aber muss ich auch Danke sagen an dich, weil ich glaube, wärst du nicht hier reingetreten, hätte ich das noch nicht lang durchgehalten. Weil alleine Podcast ist brutal anstrengend. Ja, es war auch anstrengend zu hören. Ich habe auch letztens einen Podcast gehört, einer meiner Lieblingspodcasts. Da musste auch einer gesundheitsbedingt austreten und es ging einfach nicht. Okay. Das ging gar nicht. Warst du bei 4 Feinde? Nee, war nicht. Ja, da war auch irgendwas. Die sind aber zu viert. Ja, aber da ist einer, glaube ich, das finde ich auch anstrengend. 4 Leute sind ein bisschen zu viele Leute im Raum. Ja, ich weiß, ich kenne zwar die Gesichter mittlerweile ein bisschen, aber ich weiß noch nicht, welche Stimme wem gehört. Ich glaube, ich weiß 3 von 4 Stimmen. Kann ich zuordnen. Ja, die machen es einem auch schwer, 4, ja. Weil sie alles so im gleichen, wie sagt man, so wie sie was aussprechen, ist sehr ähnlich bei den Jungs. Und die Stimmen sind auch nicht so super verschieden und deswegen ist es ein bisschen fies. Bis auf Marvin seine Stimme, die ist ganz anders als alle anderen. Der redet auch ein bisschen aggressiver und darüber machen die sich auch noch lustig. Und die haben was auch anstrengendes, die haben so ein Nippelboard. Also quasi wir benutzen es ja für Trenner, also für Jingles, um eine Kategorie einzuleiten. Aber die ballern das halt einfach ab. Manchmal haben sie Bock und ballern voll viel, weil sie es wieder frisch auffüllt haben mit Lachen. Und dann kommt einfach so ganz oft Lachen. Das ist manchmal ein bisschen, ja, ich glaube, das ist das Problem, wenn du an dem Ding sitzt und es auch vorhast zu benutzen. Und dann geht es aber den anderen Leuten halt mehr auf oder schneller auf den Keks wie dir und du merkst es halt nicht. Ich hätte eine Idee für die 100. Folge. Das ganze Board einfach voll. Wir machen einfach das Board voll mit so Trennern und so eingesprochenen Sachen und dann müssen wir selber daraus unseren eigenen Podcast machen, ohne dass wir selber dazu einsprechen. Für die 100. Folge. Also doch keine hohlfrittierten Kroketten. Oder wie sieht's aus? Oder beides. Oder beides. Aber irgendwie will ich jetzt nicht draußen stehen und eine Fritteuse bedienen müssen. Ach komm, ich bringe welche unangenehm. Mit. Ich bringe einfach welche mit. Ich bin schon die ganze Woche irgendwie so am Frittieren. Ich bin so am Struggeln, weil einfach die Arbeit wieder losgeht. Und ich hab's mir echt gut gehen lassen im Urlaub. Haben wir schon ein bisschen drüber geschnackt. Und jetzt, ich habe gemerkt, am Sonntagmorgen bin ich um 10 Uhr aufgestanden, hat mein Wecker geklingelt, was ja echt spät ist eigentlich. Und ich habe mir so schwer getan, habe ich gedacht, oh scheiße, wenn ich jetzt 3,5 Stunden früher aufwachen muss und mich nicht nochmal umdrehen kann, dann wird es ja richtig anstrengend. Ich hatte richtig, richtig Angst, habe auch in der Nacht wenig geschlafen und dann ging der Tag eigentlich. Also ich war zwar brotfertig, bin auf dem Sofa dann eingepennt, aber eigentlich war es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich konnte ja auch, wir haben ja noch am Sonntag zusammen Football geschaut, bis 12 Uhr oder sowas. Ja, und dann seid ihr heim und ich lag noch im Bett so und konnte halt einfach nicht pennen, weil ich halt die letzten 3-4 Tage halt bis 4:30 wach war teilweise. Und 4:30, war, Kerle, was machst du denn? Ja, wir haben gesoffen. Okay, okay. Ja, und dann konnte ich bis 1:30 nicht pennen und ab eins habe ich versucht zu pennen und dann habe ich vermutlich so um 1:30, 2:15 es geschafft einzuschlafen, aber ich habe halt so richtig beschissen geschlafen und eigentlich habe ich erwartet, ich wäre so brotfertig, war ich dann aber nicht, weil es wahrscheinlich so wenig Schlaf war, dass mein Körper gar nicht in so eine Tiefschlafphase gekommen ist und dass der Schlaf vom Urlaub noch Problem hatte ich auf jeden Fall nicht. Also theoretisch wäre ich nicht so aufgeregt gewesen, hätte ich glaube schlafen können. Ich habe immer geguckt, dass ich schon genug Schlaf abbekomme. Aber ich hatte dann das Problem auch wieder, das war dann wie so ein Urlaubs-Jetlag, weil ich bin ja dann abends, weil ich fertig war, ich war vor allem auch direkt im Sport, was mich nochmal ein bisschen gekillt hat irgendwie und dann abends gegessen und dann keinen Bock gehabt irgendwie so zu zocken oder so, einfach hingelegt, YouTube angemacht, schön hält der Steine und dann auch bewusst mich hingelegt aufs Sofa, dass ich einschlafen kann, habe dann glaube 2 Stunden gepennt oder so und hatte dann das Problem, dass ich dann habe mich gerichtet, Zähne geputzt, bin ins Bett und dann konnte ich nicht einschlafen. Und dann habe ich Vier Feinde gehört, eine ganze Folge, ohne einzuschlafen. Folge 1, oder? Wow. Nee, zwischendrin, ich glaube Folge 16 oder du so. Bist so. Es gibt noch keine Folge 16, aber das geht gar Folge, nicht. Folge, was habe ich gehört? Boah, es geht gar nicht, Patrick. Wie kann man denn bei einem Podcast einsteigen und nicht... Ja, die Neueste hören. Die Neueste hören, das macht gar keinen Sinn. Doch, ich kann das schon. Nee, das macht keinen Sinn. Ich will ja, guck mal, wenn du erzählst durch Zufall, natürlich versuchst du nicht aktiv deinen Podcast irgendwelchen Leuten aufzudrängen. Ja. Aber wenn es zur Sprache kommt, welche Folge empfiehlst du denn dann? Ja, tatsächlich ist das heute vorgekommen. Siehste? So, weil in diesem Sinne Gruß an der Pouchy, mein Arbeitskollege, der hat eine Zeit lang gehört, so ab Folge, ich schätze mal 65, so bis 70, 75 rum, hat er eine Zeit lang gehört und dann hat er auch gedacht, so, ja, nee, ich höre lieber was anderes, weil er halt irgendwie auch zu viele Podcasts hört und so, und dann ist halt deshalb rausgeflogen. Und heute hat er gesagt, so, hey, ich hätte mal wieder Bock, wie sieht's aus, könntest du mir eine Folge empfehlen? Habe ich gesagt, hey, ich hätte da was im Pedo. Okay. Entweder du hörst, du hast Bock so auf Konzert-Flashbacks. Ja. Dann hörst du die Folge 91 an. Ja. Die hieß folgendermaßen. Also hört gut auf oder hört gut zu, Leute. Wenn ihr gefragt werdet, weil ihr den auch zufällig jemandem empfehlen wollt, dann gebt ihm jetzt einmal entweder die Folge mit der Nummer. Die Folge 91, kein Gangwechsel. Kein Gangwechsel, starker Name. Oder der alte Klassiker. Hoch ist gut. Hoch ist gut, das hat man beim Namen auch schon gemerkt. Da haben wir uns richtig drüber gefreut, dass es der Name geworden ist. Ja, und die ganze Zeit sagen wir auch hoch ist gut. Hoch ist gut. Wenn das hoch ist. Gutes Meme auch. Ja, ich erstelle da glaube noch ein Meme für. Ich habe so eine Meme-App, wo ich immer für jeden Montag, ich habe zum Spieleabend zum Steffen, ja, seinem Vater. Ja. Und dann mache ich immer ein Meme über das, was letzte Woche beim Spieleabend passiert ist. Okay. Ja, zum Beispiel war es so, dass wir das letzte Mal Spieleabend hatten, das war noch im alten Jahr, so im Dezember, weil mein bester Kumpel Paul, der stand für 2,5 Wochen nach Finnland, dann konnten wir ja nicht zum Spieleabend kommen und da bin ich Champion geworden, also wir spielen immer Wizard, yeah, immer eine Runde Wizard. Also der Champion wird, geworden. Der dann gewinnt, ist der Champion. Okay, aber ich spiele eine Runde. Eine Runde. Und eine Runde um der Champion. Und danach spielen wir noch was anderes. Okay, geil. Aber die eine Runde zählt halt. Wizard, und da geht's Wizard. Dann heiß her. Da geht's richtig heiß her, da wird sich richtig gebettelt. Aber mittlerweile ist es witzlos, weil wir eben in der gleichen Reihenfolge sitzen. Und dann wisst ihr genau, was die anderen machen, oder wie? Ja, so in der Art, aber es... Ja, was ist deine Strategie? Könntest du die verraten, oder ist die für... Bist du der Champion eigentlich geworden? Ja. Ja. Ja, am Montag. Nee, da bei diesem Wizard-Game, beim Wizard-Terminant. Wo wir mal gezockt haben. Oder nee, jetzt, wo ihr jetzt seid. Ja, letztes Jahr, ja, aber jetzt war ich am Montag wieder. Okay. So, und dann habe ich, jetzt lass mich schon die Story voll zu Ende erzählen. Und zwar habe ich dann ein Meme erstellt, wo so ein Bild von mir an so einer Wand ist. Das Ganze spielt in der großen Krabbe von SpongeBob. Und SpongeBob sitzt so auf Knien anbetend in Richtung Wand. Und auf der Wand ist so ein Bild von mir und mit amtierender Champion 2022. Weil logischerweise der, was letztes gewinnt, hat natürlich das ganze Jahr gewonnen. Also hast du ein gutes Meme kreieren können. Konnte ich, ja. Meme-Generator, ist ein guter Generator. Mematic heißt der. Mematic. Ja, ist geil. Ist sehr simpel, okay, und macht mir viel Spaß. Und da war schon jetzt ein hoch ist gut Meme. Dass die Leute sich screenshotten und dann einfach einmal einfach in die WhatsApp-Gruppe eurer Wahl reinstellt. Einfach wortlos, nur hoch ist gut. Fertig. Hoch ist gut. Ja, das waren die zwei Folgen, die ich empfehlen konnte. Kommen wir zu Wizard. Okay. Und zwar bin ich eher so der Typ, ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Ja. Ja, es geht ja so drum, mit seinen Karten so Stiche zu machen, wie ähnlich wie bei Geigel ist das, glaube ich. Ich habe auch Geigel im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Ja, aber doch, also schon. So in der Art ist das so. Und man versucht halt mit den Karten, die man hat, möglichst viele Stiche zu machen. Es gibt einmal eine Trumpffarbe, das reicht erstmal. Und... ich bin eher so der Typ, der tut eher hochstapeln, weil hoch ist gut. Und ich sag meistens immer ein bisschen zu viel an, aber ich krieg das auch ab und zu hin. Dann gibt's Leute wie den Paul, die sagen immer viel zu wenig an für die Karten, die sie eigentlich haben. Ja, das bin ich auch. Das bist du auch. Ja. Ja, und das ist halt mein Problem, das kann ich halt nicht, weil ich sehe in jedem Ding sehe ich so einen potenziellen Stich. Ja, wahrscheinlich holst du in Kombination mit so einem genau den er sich nicht traut zu sagen. Ja, genau. Holst du dann doch noch und du hast dich halt ein bisschen überschätzt und dann funktioniert es aber. Ja, bei mir funktioniert es meistens, aber ich hatte jetzt auch ein großes Tief. Ich habe, glaube ich, 4 Monate oder so nämlich gewonnen seit dem Sieg. Ja. Also, jetzt komme ich aber wieder. Ja, und, aber, ja. Ja, okay, du? Nee, ich würde das Thema wechseln. Und? Wir haben schon so viel gespielt, dass wir den kompletten Block aufgebraucht haben. Den, krass. Ist so ein Block dabei, wo man sicher so jedes Mal aufschreibt, der ist jetzt weg. Und wir haben gesagt, wenn der weg ist, dann müssen wir uns ein neues kaufen. Weil die Karten, dann ist nicht mehr nutzbar. Die Karten sind auch ziemlich am Arsch. Aber geil. Ich glaube, wir werden richtig viele Stunden Wizard zocken, bis der Block weg ist. Also wenn du mal das Rückenfit auslassen willst, kannst du auch gerne mal mitkommen. Ich habe schon ein paar Gäste immer dabei gehabt. Ich kann Rückenfit nicht auslassen. Okay, denke ich, kaputt, glaube ich. Ja, ja, wenn wir schon bei deinem Niedergang sind, würde ich gerne eine ganz kleine Sache auskosten an der Stelle. Und zwar sind 18 Wochen rum. Wir haben 18 Wochen lang intensive Denkarbeit betrieben und überlegt, welche Footballspieler wir aufstellen. Und je nachdem, wie gut die performt haben, hat man mehr Punkte bekommen. Und das Ziel war, natürlich zu gewinnen. Jeder von uns hatte schon gewonnen. Du hast sogar schon 2-mal gewonnen, nee, richtig? Nee, das stimmt nicht. Das war der David. Nee, es hat noch keiner 2-mal gewonnen. Alle denken nur, ich hätte 2-mal gewonnen. Aber David hat das allererste Mal gewonnen. Nee, ich habe das allererste Mal gewonnen. Dann kam der David. Ja. So, und dann kam ich und jetzt kommst du. Und jetzt, ist richtig, das ist aufgelöst. Ich habe es gewonnen, deswegen freue ich mich auch sehr drüber. Und habe auch direkt in der WhatsApp-Gruppe ein altes Bild ausgekramt, auf dem du noch Platz 1 warst. Ich muss sagen, fairerweise war ich am Anfang krank zerlegt. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ja. Sieg für Sieg, wie sagt man, dem der Ehre gebührt. Was soll ich da sagen? Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe. Was war so, welcher Quarterback hat so die nicht mehr so viel Punktsträhne eingeleitet? Kirk Cousins, dein ja, Quarterback. Weil das Problem ist, also Kirk Cousins ist der Quarterback von den Vikings, mein Team, mein Lieblingsteam. Und das Ding ist, der hat so, ja, der ist manchmal so übertrieben krank und spielt so das Spiel seines Lebens und macht 400 Yards Passing, 4 Touchdowns. Und manchmal spielt er so ein Spiel, da hat er so 120 Yards, 3 Interceptions und kackt voll rein. Und immer die Spiele habe ich dann erwischt. Obwohl die Gegner eigentlich machbar gewesen wären oder halt, wo ich erwartet hätte, dass das funktioniert, aber war dann halt nicht so. Ja, ich konnte, glaube ich, gerade mit meinem Quarterback von den Bengals, mit dem Joe Burrow, konnte ich solide Punkte sammeln. Der hat nie krank übertrieben, aber hat, glaube ich, so, ich habe den, glaube ich, auch voll ausgereizt. Man kann jeden Spieler 5-mal aufstellen. Ich glaube, das war einer von den Spielern zusammen mit Mahomes, wo ich komplett ausgereizt habe. Die haben sich krass gelohnt für mich. Ja, ich bin da auch ein ganz anderer Taktiker als du. Ich versuche viel durchzumischen. Wie beim Wizard, ja. Wo man wieder, wo ich doch nicht das Thema gewechselt habe. Ja, am Anfang hat es funktioniert. Ich war Platz 19 von der ganzen insgesamt, Community. Das war krass. Ja. 19 war es, glaube ich. Und danach ging es nur noch bergab. Ja. Und dann hast du aber auch am letzten Spieltag nochmal... Da hast du es nochmal drauf ankommen lassen. Da hast du es erst nicht aufgestellt, so eine halbe Stunde vorher. Dann schreibe ich dem Patrick, hey, ich will ja ein fairer Sportsmann sein. Bin ich ja. Ich will zwar gern gewinnen, ich lieb gewinnen. Die Leute, die mich kennen, die wissen, wie ich bin. Aber so will ich dann halt auch nicht gewinnen. Da habe ich gesagt, Patrick, hier, stell mal was auf. Ja, ich hatte es auf dem Schirm. Ich war, glaube ich, an dem Tag brutal aufgeregt, weil ich wollte halt auch unbedingt gewinnen. Und habe dann mir extra überlegt, oh ja, da muss ich den Wecker stellen und ich warte lieber nochmal ein bisschen ab und guck so. Ich wollte aber genauso fair sein und nicht einfach, ich war punktemäßig vorne. Ich hätte einfach 1-1 aufstellen können, was du aufstellst. Nur die 49ers, die hatte ich auch nicht mehr. Die konnte ich dann nicht aufstellen. Ja. Hätte ich 1-1 machen können und hätte auf jeden Fall safe gewonnen, aber das fand ich dann auch langweilig. Deswegen habe ich mir überlegt, entweder den Hurts, der ganz langes Trara gemacht hat, aber überhaupt spielt, oder Allen, und Allen wäre die bessere Wahl gewesen. Habe ich nicht getroffen, deswegen hat trotzdem gereicht. Ja, passt. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Die ganze Reutles-Gang verneigt sich vor dir. Das wollte ich hören. Und deinem Talent aufzustellen, dein Handy zu bedienen. Ja. Aber kurz nochmal Flashback, kommen wir zurück zu den 49ers, weil es gibt eine Person, die mag die 49ers besonders gut. Oh ja, wollte und ich auch. Und das ist unser Freund, das ist der Lukas. Und der Lukas hat an dem besagten Footballabend, wo quasi über Sieg und Niederlage vom Fantasy-Football-Event stattgefunden hat, hat er uns eine Sprachnachricht geschickt. Sollen wir die einfach mal abspielen, dass er auch hier seinen Anteil an der Folge hat. Hast du sie offen oder soll ich? Ich habe sie nicht parat. Ich habe sie. Ja, dann mach mal rein. Servus, servus, Männer. Erstmal, sag mal noch gutes Neues. Wichtige Frage vielleicht für den Podcast, dass ihr das vielleicht wieder aufnehmen könnt, beziehungsweise als kleinen Flashback einbauen könnt, weil ich bin mir, glaube ziemlich sicher, dass Willi und Patrick schon mal drüber gesprochen haben, wann man frohes Neues sagt, wie lange man frohes Neues sagt. Fände ich persönlich sehr, sehr interessant, wenn man jetzt auch gerade zum Beispiel nach Urlaub die Leute wieder trifft, wenn es dann so schon unter 10 der rum ist oder so oder 15, sagt ihr dann noch frohes Neues, weil ich dann eigentlich fast schon ein bisschen veraltet. Und ansonsten wollte ich euch einfach kurz Feedback geben, Silvesterfolge, beziehungsweise die Folge, was nach Silvester, über Silvester online gekommen ist, sehr, sehr geil. Fand ich sehr, sehr interessant, wie ihr von eurer Silvesterparty erzählt habt. Und insgeheim habe ich mega Bock drauf gehabt, jetzt gerade auf der Party zu sein. Und fand es ein bisschen schade, dass ich nicht da war. Dass ich, denke ich mal, vom Gefühl her, so wie ihr es erzählt habt, auf jeden Fall was verpasst habe. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ich bleibe dran und höre euch aktiv weiter zu. Und hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder. Macht's gut, bis dann. Genau, und noch eine andere Frage, was mir sehr, sehr unangenehm ist, aber wo ich gesagt habe, da muss ich mich jetzt mal drum bemühen. Wie, ich glaube, die Frage wieder an Patrick und vielleicht auch an Philipp, wie ihr auf den Namen Carsten zum Gruß überhaupt gekommen seid oder was der bedeutet. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, ich habe jede Folge gehört und ich meine mich zu erinnern, dass ihr es nie gesagt habt, warum oder wieso Carsten zum Gruß und was das Wort bedeutet, wie ihr drauf gekommen seid. Genau, vielleicht habe ich es einfach nicht gehört oder überhört. Das wäre mir dann natürlich sehr unangenehm, aber über eine Aufklärung würde ich mich spätestens in der nächsten Podcast-Folge sehr, sehr freuen. Was ist das denn? Das war unsere Antwort. Okay, ja. Man muss dazu sagen, die Aufnahme wurde gerade auf anderthalbfache Geschwindigkeit abgespielt. Das ist richtig gemein, wenn man Lukas auf anderthalbfache Geschwindigkeit abspielt. Ja, aber es wäre auch viel zu lang gewesen. Es wären jetzt 2:10 gewesen, wenn ich das normal abgespielt. Ja. Weil er macht, glaube ich, ziemlich lange Pausen und dann redet er schon schnell, aber auf anderthalb ist auch schnell für Sprache. Also du hörst so immer deine Podcasts, nee, unseren Podcast. Unseren Podcast, auf 2 mittlerweile, weil ich uns so gut, gut. So auf gut 2? Kenn. Ja, das geht wie tatsächlich. Reden wir auf 2? Ja, gar nicht normal so schnell. Echt? Wir sind eigentlich ziemlich ein gemächlicher Podcast, obwohl es dann nicht so vorkommt. Ja, dann würde ich mal sagen, frohes neues Lukas. Fangen wir mit der Frage an. Ich habe gehört von vertraulichen Quellen, dass man ab dem 6. Dezember oder einschließlich dem 6. Dezember, also dem Heiligen Dreikönigstag, offiziell laut aus besaglichen Quellen, keine Ahnung, wie der da drauf kommt, sagt man anscheinend bis zum 6. Januar. Und laut Knigge sagt man bis zum 10. Januar. Mhm. Soweit weiß ich. Ich habe es aber nie selber nachgelesen. Ich habe es auch nicht nachgelesen, aber ich kann so nach Bauchgefühl entscheiden. Der 6. ist halt ein Problem, weil viele haben so den 6. noch frei und dann nimmt man halt sich immer so die erste Woche noch so. Und ich glaube, Schulferien sind da auch noch. Und dann sieht man so die Leute und Kollegen dann wieder auf Arbeit und dann muss man denen natürlich auch allen gutes Neues wünschen. Ja, wär komisch, wenn man es nicht machen würde. Ja. Ja, das ist ganz genau das Argument, wo ich auch gebracht hätte. Aber auch nur einen Tag lang. Das ist mein Bauchgefühl. Aber du siehst doch nicht alle jeden Tag. Ja, das ist Pech. Okay. Ja, aber ich sehe die wichtigsten an dem Tag. Weil ich sehe alle meine engen Kollegen, die mit mir an der Maschine schaffen, mein Meister, meine Vorgesetzten, sage ich so. Also ich würde auch behaupten, heute hätte ich allen Hallo gesagt. Und heute war nämlich der 11. Ja. Aber dann wäre quasi strikt, ich glaube, ich habe es sogar jemandem heute gesagt, einfach rein informativ. Und ich glaube, der 10. ist nicht schlecht. Das wäre in dem Fall jetzt sogar 2 Tage. Ich glaube, ich habe sogar gestern mein letztes frohes Neues verteilt. Sehr gut. Ja, also das kann ziemlich gut hinkommen. Und ich glaube, der 10. fällt da immer so hin, dass er nicht in der ersten Woche der Arbeitszeit ist. Also doch, immer in der ersten Woche der Arbeitszeit, aber ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, wenn man wenn der jetzt der 10. in Samstag oder Sonntag wäre, wenn der 6. in Samstag oder Sonntag wäre, dann wäre, glaube ich, zum 10. schon lang. Wahrscheinlich schon. Also wenn der 10. Montag bis Mittwoch ist, dann der 10. Und wenn nicht, dann nicht. Was hältst du von an der Silvesternacht oder noch am nächsten Tag Leuten auf WhatsApp zu schreiben, frohes neues Jahr. Machst du das? Machst du das nicht? Nee, ganz und gar nicht. WhatsApp-Gruppen? Auch nicht. Auch nicht. Gruppen noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, Alter. Leute. Auch so Leute, die so irgendwelche Weihnachtsmemes in Gruppen schicken oder das als... Nee, das ist doch okay. Nee, du bist doch der Memester hier. Du hast doch den Meme-Generator auf dem Handy. Ja, das mache ich ja auch, aber nur aus einem Grund. Okay. Ja, aber also Leute, Silvester so, keine Memes. Boah, ich habe so ein 5-Minuten-Video von einem Arbeitskollege gekriegt, das ist eine Katastrophe. Mhm. Oh, und was war da drin? Hassen die Reden, ne? Die sagen immer zweimal mehr wie du. Nee, es waren einfach nur so Sprüche, die einfach durchgelaufen sind, die auch keiner erzählt hat. Von einem männlichen Kollegen. Ja. Echt? Das war ganz arg schlimm. Solche Leute kenne ich aber nicht. Ja, doch. So einer ist das. Und dann habe ich gedacht so, nee. Ihr Gruppen ist wirklich schlimm, weil dann ist das Problem, du willst ihn ja nicht alleine stehen lassen. Also erbarmt sich die erste Person und sagt, ja, ich wünsche euch allen frohes Neues. Und irgendwann willst du nicht der sein, der es nicht sagt. So. Ja. Und dann machst du es. Aber die Leute, die es initiieren, die führen auf jeden Fall Böses im Schilde, würde ich sagen. Ja. Da habe ich noch so ein Beispiel für. Und zwar bin ich in der Fußballgruppe von uns und da sind so 90 Leute drin oder so. Da ist halt jeder drin, der irgendwie was mit dem Fußballverein meiner Wahl zu tun hat. Und wenn einer Geburtstag hat, wird auch immer reingeschrieben, hey, alles Gute zum Geburtstag. Dann folgen 30 Nachrichten, alles Gute. Ja. So, würdest du dich da einreihen? Nee, ich habe ja schon empfohlen, seitdem es diese Emoji-Reaktion gibt, einfach... Ah nee, ich habe es andersrum empfohlen, ich bin schon wieder verwirrt. Eigentlich bräuchte man jetzt Emoji, wo quasi einer sagt, herzlichen Glückwunsch, und dann können sich alle mit dem Emoji drauf einreihen. Weißt, dass das nicht so voll gespammt wird. Man kann das einmal dann gesagt. Ein Emoji, ich sag auch das. Ich sag auch das. Ich sag auch das. Wie sieht das aus? Da müsste man noch geschwind eine Kategorie öffnen, oder? Ja. Ich zeig dir meinen neuen Emoji, denn ganz ohne geht es auch nicht. Mach ihn rein dann in mein WhatsApp. Das war nur einer, es kommen noch so viel. Ja, warum ist das? Der war gut, ey, da drauf auf dem Jingle. Das ist einfach da drauf. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, der, ich sag auch das. Also, entweder ist es schon ein Gesicht, oder? Ja, ich glaube schon. Die Leute lieben Gesichter. Ein gelbes Gesicht oder ist so ein animiertes menschliches Gesicht? Weißt du, was ich meine? Nee, ein gelbes Gesicht. Ein gelbes Gesicht, so. Und wie guckt das? Zustimmend, so das nicken, so nickendes Emoji. Ja, nickendes Emoji. Aber das gibt's wahrscheinlich schon, aber das muss halt zustimmend. Ja. Aussehen. Ja, Bewegungen sind halt schwierig bei Emojis. Ja. Ja, aber dann kann man ja so Streifen machen, so. Oder man macht einfach die Partytröte dran. Was hält schon eine Partytröte? Oder, wenn jemand Geburtstag hat, macht man alle Party-Emojis so, dass die immer gleichmäßig sind, weißt? Ja, aber so es geht dieses, ja jetzt gerade nur, ich sag auch, das gibt ja nee, viele. Du schreibst da rein, Glückwunsch. Ja. Glückwunsch, dann haben wir halt zwei Emojis oder quasi so eine Richtlinie für Emojis. Einer schreibt Glückwunsch rein zum Geburtstag, weil einer denkt halt als erstes dran und dann machen alle irgendwelche Party-Emojis drunter. Das ja, fände ich cool. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Das wäre nice. Und dann kann der sich einfach bedanken und dann ist das auch geschwätzt. Oder er macht dann auch so ein Party-Ding. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Und zwar, das passt jetzt gerade ganz gut, und zwar gibt es so eine neue Social-Media-App, die heißt Be Real. Oh je. Kennst du die? Die kenne ich, aber ich habe es da nicht. Okay, pass auf. Und zwar für Leute, die es nicht kennen, es gibt einmal am Tag so eine Message, die man dann bekommt, die sagt, jetzt ist Zeit für ein Be Real. So. Jetzt ist Zeit für und ein dann Be Real. Die App heißt Be Real und man macht in der Be Real-App Be Real. Ja, so. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo die Message gekommen ist, hat man 2 Minuten Zeit, das Be Real zu machen. Ansonsten wäre es ein Be Late. Wenn man es zu spät macht, ja, bist late to the party. Und das kriegen alle Leute gleichzeitig zur gleichen Zeit. Alle Leute kriegen das gleichzeitig. Und jetzt war es bei mir der Fall. Und das trifft sich ja eigentlich ganz gut. Du warst be late. Ja, nee, ich habe noch 1:12 und be real zu sein. So, jetzt willst du mit mir ein be real machen? Ja, muss ich wohl. Okay, was muss ich da dabei machen? Du musst einfach nur podcasten. Nee, ich mache so, als mache ich von dir ein be real. Okay. So. Ja, dann geht's jetzt los. Okay. Ach, man muss dann machen ein Video. Nee, nur ein Bild. Und der Clou dahinter ist, die Innenkamera und Außenkamera fotografieren gleichzeitig. Das ist nämlich der Joke da dabei. Ja, und dann sieht man so die Innenkamera und die Außenkamera, was denn gerade gemacht wird. Und meistens macht man dann noch ein dummes Gesicht zu. Und jetzt bist du quasi in so einer Ansicht drin, also ich habe es mir zeigen lassen. Ja. Wenn du quasi nicht belayed bist, kannst du von allen Leuten, die auch bereal waren, das sehen. Und ansonsten siehst du es nur verschwommen. Ja. Das heißt, also du hast gar keine Ahnung, was du halt verpasst ist. Was. Ja. Und damit spielen die halt bei der App. Ja, mit Fear of Missing Out. Mit ja. der Fear of Missing Out. Ja. Eigentlich genial. Das sind halt Füchse. Ja, aber noch besser wäre es, wenn sie dann so 10 Minuten Zeit geben würden. Und wenn du es innerhalb von den 10 Minuten nicht schaffst, dann kannst du den ganzen Tag nicht sehen, weil ein Be-Late ist halt auch witzlos. Dann wartet man auf eine coole Situation oder so und dann macht man Be-Real. Aber das ist ja gar nicht real. Nee, eben. Das ist dann, Quatsch. Ja. Heißt Be-Real B? E-R-E-A-L. Ja. Also das ist alles andere als real. Mhm. Ja, ich glaube, für mich ist sowas zu stressig. Und ich würde behaupten, für alle Leute überhalb von meinem Alter ist es auch stressig. Die haben da echt keine Zeit für sowas. Die magische 3 vorne, die passt drei. Nicht. Killt solche Apps ja. einfach. Ja, okay. Naja, Leute, ihr könnt es ausprobieren, wenn ihr Spaß dran habt, euch zu fotografieren. Dann macht es. Was auch witzig wäre, ist, dass das Bild scharf ist und je länger man braucht, um ein Be-Real zu machen, desto unscharfer wird es. Dann sieht man lauter unscharfe Bilder. Das ist eine ziemlich gute Idee. So für 1. April, Leute, überlegt es euch. Und sponsert unseren Podcast hier. Wir haben 100.000 Zuschauer pro Woche. Ja, klar. Ich fake einfach unsere Insights. So heißt es, glaube ich. Ja. Und dann glauben die es uns. Die prüfen das doch nicht. Passt. Passt einfach. Was. Wie viel haben wir denn schon? Halbe Stunde. Nee, wir haben irgendwo in der Mitte angefangen aufzunehmen. Ja. Um Gottes Willen. Also da war es 61 Minuten. Okay. Gottes Willen, ich habe gerade einen richtigen Schreck bekommen. Okay, dann sage ich kurz ein kleines Follow-up. Die habe ich schon erzählt, aber den Leuten noch nicht. Und zwar hatten wir ja letzte Woche das Album von Jupiter Jones, Die Sonne ist ein Zwergplanet. Und dann hast du ja gesagt, das ist so nebenher Musik, so nebenher Popmusik. Und dann habe ich eine Beobachtung gemacht und war ich im Edeka, war einkaufen und da lief genau mein Lied, der wichtigste Finger einer Faust, lief da im Edeka und es war die perfekte Nebenhermusik. Ja. Hat einfach gepasst. So viel dazu. Aber wie ist dir dann aufgefallen, auf vor welchem Regal standest, wo das lief? Wir haben nämlich an dem Tag, meine Freundin und ich, haben da Raps gemacht. Wir haben selber Raps gemacht und wir standen vor dem mexikanischen Regal. Okay, und dann kam schon wieder Jones. Ja. Und dann hast du mitgesungen? Nee, und dann habe ich gesagt, Maren, das Lied läuft. Das Lied läuft. Das war unser Album der Woche. Und sie so, ja okay, welche Raps nehmen wir jetzt? Weil es gab so zweierlei. Finde ich sehr stark. Jupiter Jones. Boah, so ein Scheiß. Apropos Supermarkt, ich habe einen sehr witzigen Tweet gelesen die Tage. Ich glaube, ich finde den jetzt nicht auf Anhieb. Aber der ging ungefähr so. Und die Vorstellung, bei der Situation dabei zu sein, hat mir gut gefallen. Und zwar hat er gemeint, dass jemand an der Kasse stand bei Netto und wurde nach seiner Deutschlandcard gefragt. Und dann war der Kerl so verwirrt, dass er einfach sein Perso gezeigt hat. Weil, keine Ahnung, wieso nennst du so ein Ding Deutschlandcard? Was soll das? Wieso nennst du das? Keine Ahnung, nicht einfach Netto-Card oder so. Wieso muss die Deutschlandcard? Aber gibt's die nur bei Netto? Ja, gibt's Netto deutschlandweit oder was? Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß es aber nicht. Du hast schon das Anrecht, deine Karte Deutschlandkarte zu nennen. Das klingt ja wie so offizielles. Ja. Gut, was ist noch offiziell beim Verstaatlicht? Die Bahn nimmer, die Bahn, Lufthansa Deutsche nimmer, Bahn, ja. Die Post auch nimmer. Also es gibt quasi eigentlich, niemand hat das Anrecht. Vielleicht heißt Deutschlandkarte die Eintrittskarte, wenn du, keine Ahnung, in den Bundestag reist oder so. Das ist vielleicht Deutschlandkarte, keine Ahnung. Aber doch nicht bei Netto die Karte, wo man, was macht man damit? Punkte sammeln wahrscheinlich. Das ist Payback-Scheiße wahrscheinlich. Muss das einfach, denkt er, was will der Deutschland? Ich habe Perso, Deutschlandkarte. Deutschlandkarte. Habe ich hier. Oh, das wäre echt witzig gewesen. Die Frau hätte ich, glaube ich, böse angeguckt. Die wird danach, glaube ich, bei 10 anderen Kunden nicht mehr nach der Deutschlandkarte gefragt haben. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, die müssen das. Weiß ich nicht. Wer wird da gefragt? Deutschlandkarte? Muss 100 Mal am Tag die Leute nach einer Karte fragen. Was ist die Quote, wie oft Leute eine Deutschlandkarte haben? Ich würde so behaupten, so jeder 100. Hundertste? Ja. Ich hätte jetzt 20. gesagt. Boah, niemals. Niemals. Ich kenne niemanden, der eine Deutschlandkarte hat. Du? Ich wüsste nicht sicher, aber ich glaube, ich habe schon mal jemanden gefragt, der hatte nicht. Es könnte sogar sein, dass Bibi eine hat, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Das könntest du mal rausfinden, ja. Die könnten mal fragen, die ist da, aber leider hat sie Besuch. Weil hier ist jetzt große Party. Ich hoffe, man hört die Leute nicht. Ich weiß nicht, was die genau machen. Ich glaube, die backen jetzt. Ja, ich glaube auch, dass die eher in Richtung Küche gehen. Also ich stand jetzt, Wohnzimmer. Stand jetzt ist noch eine Person. Also stimmt, noch, das kann es ja nicht so laut sein. Stimmt. So, dann haben wir ja noch genug Zeit, ein weiteres Thema anzusprechen. Und perfekt. Zwar, weißt du, was ein Besen ist? Also nicht das Ding zum Saubermachen, sondern das Restaurant. Das Restaurant kenne ich auch, ja. Kennst du. Kennt man im Schwabeländle. Muss man es erklären, wir haben nur schwäbische Zuhörer, oder? Ja, klar. Ich glaube, von unserem Dialekt ist man schon ein bisschen abgeschreckt, wenn man nicht irgendwie sonst in seinem Leben damit zu tun hat, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So, und wir waren in Kleinaschbach. Wir haben so... Kleinaschbe. Am Freitagabend haben wir uns überlegt, ja, was machen wir? Und es war Freitag. Und sind dann mit den Abstettener Boys, ich und meine Freundin, sind wir dann nach Kleinaschbe in der Base gegangen. So. Und da waren Leute, und jetzt frage ich dich, ob du darauf auch Bock hättest. Überlegst dir gut. Okay. So, ich sag dir aber nicht, was genau. So. Ich soll mich überlegen. Also, wir sind reingegangen. Und die Abstettener, die kennt man halt. Also, es gibt Leute da, die sind allerwelts bekannt. Ja. Und da haben wir die Tür aufgemacht und dann gibt's da einen guten Freund von uns, das ist der Manu. Der wird auch ab und zu. Der Mane. Ja, du sagst Mane. Es. Der wird auch ab und zu Mane genannt oder Mane. Mane. Und dann kam so ein sehr, sehr besoffener Typ her. Ey, Mane, bist du auch da? Und wir haben währenddessen mit der Kellnerin gesagt, hey, wir würden gerne da hinsitzen, passt das? Die so, ja, passt. Und der musste dann erstmal 5 Minuten mit dem Bisowski reden. Und der hat uns dann, kam dann auch zu unserem Tisch her und hat dann gesagt so, ey, ja, wir machen A bis A. Das ist das Game? Das ist das Game. Okay. So. A bis A? Wir machen A bis A. Jetzt denk drüber nach, warum der so besoffen ist. Okay. Und es war so, ich gebe dir noch einen Tipp, es war so 19 Uhr. Und ich muss jetzt raten, was das Spiel ist, oder was? Ja, ja. Okay. Und ob du das ausspielen willst. Ja, ich würde gerne erfahren, wie das Spiel funktioniert, dann könnte ich entscheiden, ob ich es ausspielen okay. will. Okay, pass auf. Das erste A steht für Aufschluss. Aufschluss? Aufschluss. Und okay. Das zweite A steht für Abschluss. Heißt, das Game ist, du gehst, wenn der Besen aufmacht, gehst du rein. Und wenn der Besen zumacht, gehst du raus. Okay, ja. Und das haben sie gezockt, oder was? Das haben die gezockt. Wir sind nur um 19 Uhr gekommen und wollten was essen und ein paar Weinschorle trinken oder halt pure Wein. Okay. Und was, ja. So. Ich sag dir mal, was die Rechnung war von den Boys. Ich glaube, die waren so, also das waren querbeet durchgemischt vom Alter. Der Jüngste war, glaube ich, 17. Ja. Und der Älteste sah so aus, als ob er so Mitte 40 war. Okay. Also es war wahrscheinlich so 1, 2, 3 familiäre Beziehungen und dann noch hier. Und wie viele waren es insgesamt? Oder ich schätze so, ich habe auch nicht mehr so viel gesehen, so 10 bis 12. Hast du doppelt gesehen? Nee, es waren so 10 bis 12 okay. werden es schon gewesen sein. Und die Rechnung war so, also nur Maren hat es mitgehört, ich saß so an dem Platz, wo man so die Bezahlenden abhören konnte, 800 Euro. Zu 10. 800 Euro zu 10. Ja, und die haben zweimal gegessen und das Essen im Besen ist nicht wirklich... Die haben zweimal gegessen? Ja, natürlich, wenn du um 11 anfängst. Und ach, um 11? Ja. Oh Gott. So, und dann haben sie 29 Krüg Wein gesoffen. Krass. Ja, war krass. Und boah, so heftig. Also jeder... Nee, ich weiß jeder nicht, so ich glaube, ich bin zu alt dafür. Im Schnitt so jeder um die 3 Liter Wein. Boah, und so sahen sie ja aus. Vielleicht zu unserem 200. Jubiläum würde ich das machen, von okay. A bis A. Das müssen wir halt so timen, dass es dann zu einer Urlaub... Oder wir müssen uns frei nehmen, dann, wenn die Folge ist. Und dann machen wir von A bis A. Aber was ist, wenn es dann mitten im Sommer ist, wo die nicht offen haben? Ja, dann müssen wir woanders A bis A machen. Ja, in 100 Folgen. Wie ist es dann? Nee, in der 100. Folge. Geh mal A bis A machen. Ja, wir wissen ja nicht, wie viel ausfallen lassen müssen. Oder ob wir überhaupt die 200 schaffen, wer weiß. So. Jetzt müssen wir erstmal die 100 machen. Und dann, ja, okay, dann reden wir über A bis A. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, ah nee, dann bin ich auch voll alt. Dann bist du viel älter als jetzt. Oh, dann kann ich es noch weniger. Also wenn dann jetzt, Patrick. Oh, wenn ich dir jetzt mal dann. Ja, boah, ich sag's dir, wie es ist. Das hier ist für dich. Ich glaube echt, dass ich da... nichts für mich. Freck. Weil wir müssen, glaube mindestens immer pro Glas Wein immer 2 Zwiebas trinken, ja, und alle 10 Minuten an die frische Luft gehen, ansonsten verreck ich komplett in den Besen. Ja, haben wir auch gemacht. Das strengt mich so an. Das war unglaublich. War auch brutal anstrengend. Aber wir haben auch jeder auch so um die einen Krug Wein getrunken und das innerhalb von 2-3 Stunden und das hat mir auch gereicht. Aber jetzt so eine durchschnittliche Besenerfahrung an sich ist ja schon geil. Ja, mega. Also jeder, der mal, jeder, wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, der wirklich nicht aus dem Ländle kommt, und zufällig mal über so einen Aufkleber Baden-Württemberg, ganz nett, hier waren sie schon mal in Baden-Württemberg, und sich das wirklich ernsthaft überlegt, der sollte eigentlich zu einer Zeit gehen und dann mal kurz in der Besen reinsitzen. Man kriegt gutes Essen, gutes Trinken und zahlt nicht wirklich viel Geld. Ja, ist schon chillig. Und es gibt regionalen Wein direkt. Ihr unterstützt direkt die Leute, die da irgendwie wohnen. Ja, ist schon geil. Ja, und das ist halt fett. Und ja, war gut. Hat mir gefallen. Ja, wir kommen da später mal drauf zurück. Ich glaube, die nächsten Wochenenden sind alle ausgebucht. Denk auch. Ich glaube, wir haben jetzt jede Folge irgendwas vom Wochenende zu erzählen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Ich war wandern und habe wieder Kontaktgrill-Action gemacht. Oh, schon wieder. Ich habe, also wir haben beschlossen, einfach fürs neue Jahr die Family mit den direkten Angehörigen einfach eine Wanderung zu machen. Sind auch zum Besen gewandert, haben da auch Wein getrunken, haben was gegessen. Die haben irgendwie Glühwein und Grill war das Event und da sind wir dann kurz eingekehrt, war, ich glaube, nach 4 Kilometern und die Strecke insgesamt war, glaube ich, so knapp 14. Wo war der Besen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, Vorburg oder Innburg, aber nicht direkt der Bürger, nicht direkt an der Straße, so ein bisschen nebendran. Ah, also nicht der da, wo so oben drin ist oder so. Wo sie angebaut haben, nee, der nicht. So ein bisschen drum. Der soll richtig gut sein. Ich könnte den Flyer raussuchen, aber ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt. Okay. War auf jeden Fall ein geiles Event und dann haben wir gesagt, okay, danach gibt es noch bei uns Burger, ich habe einen Kontaktgrill, ich will es euch demonstrieren. Wir haben es jetzt zwar schon an Weihnachten ausprobiert gehabt mit dem Reh, hatte ich letzte Folge, vorletzte Folge. Und jetzt habe ich gesagt, ich mag Burger, habe es zum ersten Mal, habe ich auch ausprobiert, direkt Cheeseburger zu machen. Und es hat einwandfrei funktioniert. Die habe ich quasi auf den Tisch gelegt, die Leute haben gefragt, also man hat es nicht erkannt, ich habe es ja gesehen gehabt, wir haben extra so Cheddar-Käse genommen oder von der Käserei, vom, wie heißt das? Wie heißt die Käsetheke? Also direkt auf einen Cheddar gekauft. Ach so, jetzt. Und der war so komplett einmal umhüllt. Du hast kein bisschen Fleischküchle mehr raus. Und es war so ganz perfekt anliegend, wie eine zweite Haut. War schon eindrucksvoll. Hatten alles auf dem Tisch stehen. Jeder konnte sich draufpacken auf sein Burger, was er wollte. Die Burgerbrötle waren im Toaster drin. Und war geil, alle waren happy und jeder konnte so den Burger machen, wie er Bock hatte. Ja, ich habe da so eine Idee, die so deine zwei Hobbys vereinigt. Und zwar, dein eines Hobby ist ja Kontaktgrill-Action und dein zweites Hobby ist 3D-Druck. Richtig. Und zwar beim Burgerbraten ist das Problem beim Kontaktgrill, dass der ja zwei Flächen hat, die das Fleisch von beiden Seiten einschließen. Yeah. Und wenn man Käse drauf klatscht, dann tut man ja meistens so das obere, die... Scharnier quasi ein bisschen anheben, dass man den Käse nicht mit der oberen Bratfläche berührt. Yeah. So, warum druckst du nicht einfach so ein Ding, wo man dann sauber darunter stellen kann, dass der Kontaktgrill die obere Seite nicht genug schließt, dass er den Käse berührt, aber gerade noch so schließt, dass der Käse von oben Hitze abkriegt? Weil es einen anderen Lifehack gibt, der genau das Problem löst. Und zwar nämlich einfach einen möglichst geradenen, holzenden Pfannenwender und Steckständer rein. Fertig. Quasi zusätzlich, dann hast du einen Abstand. Komm. Nee, der Vorteil ist wirklich, dass hinten, da ist es ja so gelagert, die obere Seite vom Kontaktgrill. Ja. Und wenn du das oben aufhängst, dann hängt die ein bisschen weiter runter und berührt dann quasi deinen hinteren Paddies. Aber wenn du es reinschiebst, ist es so parallel zueinander. Es funktioniert wirklich besser, vertrau mir. Okay, probier es aus. Okay, wir probieren es aus. Und alle von euch, die einen Kontaktgrill haben, probiert es auch aus. Das ist der offizielle Opti-Griller-Lifehack. Der macht das auch so. Und der weiß, was er tut. Der macht alles im Opti-Grill. Ich habe jetzt am Wochenende war auch ein kleines Camp-Nachtreffen von vor 11 Jahren, glaube ich. Ich glaube, es waren 11 Jahre. Ich muss erklären, schon, was ein Camp ist. Also ein Zeltlager und haben sich halt alle Leute nach 11 wie ein Klassentreffen, aber ihr wart dann zusammen in der Klasse, ihr wart zusammen auf einem Zeltlager und habt da, was waren es? 1 oder 2 Wochen? 2 Wochen? So lang? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange das war. Du warst doch auch mal, oder? Ja, ich war 2016. War das 1 Woche oder 2 Wochen? Das waren 10 Tage oder ja, 2 Wochen, sowas. Und da hat man Nachtreffen und dann habe ich auch einer gesagt, die das ein bisschen organisiert hat, wir haben uns jetzt schon beide gegenseitig mal zum Essen eingeladen, also quasi für zu Hause. Die haben irgendwie so ein bisschen was in so Tabas-Richtung gemacht, aber es waren nicht viele warme Sachen dabei, war trotzdem auch geil so. Und wir haben Flammkuchen gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, habe ich ihr das Video gezeigt, wo sie den Bratwurstdöner im Opti-Grill machen, der sehr geil aussieht. Da hat sie gesagt, oh ja, ihr Verlobter hätte da auf jeden Fall safe Bock drauf. Und habe ich gesagt, ja, aber erst müsst ihr uns wieder einladen. Mhm. Und das wird auch auf jeden Fall was ich noch ausprobieren werde. Ja, yeah, nice, Bratwurstdöner. Da hätte ich auch Bock drauf. Ich bin komplett überzeugt von dem Teil. Alles klar. Und bin immer noch brutal happy. Ja, das freut mich, dass du dich dafür so begeistern kannst. Ich habe am, wann war das dann? Nee, das war dann schon am Freitag. Am Freitag habe ich einen Animationsfilm angeguckt. Und wie ich glaube, viele wissen, mag ich Animationsfilme. Und der Animationsfilm heißt im Englischen Bad Guys, glaube ich. Jetzt muss ich, glaube ich, nachgucken. Und im Deutschen? Wie denn vorne? Und wie heißt der jetzt im Deutschen? Was glaube ich, wie im Deutschen heißt? Ich habe so einen TikTok-Account, die tun die ganze Zeit so englische Originaltitel ins Deutsche, also sagen halt, wie die im Deutschen heißen. Und das hat so gar nichts damit zu tun. Okay, das heißt The Bad Guys. The Bad Guys. Und es wird ja offensichtlich nicht die bösen Jungs heißen oder die... Ja, das soll ich dir im Cover zeigen? Ja, bitte. Ohne den deutschen Titel, okay, ja. Ist das schwierig. Hä, du hast schon gerade den englischen Titel, das wäre doch okay. Ich hoffe, ja, aber es kommt halt die deutschen Dinger bei den... Okay, warte, das ist Cover. Das ist Cover. Also man sieht auf dem Cover, wie verschiedene Tiere in einem Auto sitzen und die fahren rasant in der Gegend rum. Was, verschiedene Tiere? Ja, es ist ein Wolf, ein Piranha, ein Hai, eine Schlange und eine Tarantelspinne oder so. Okay, habe ich noch nie gehört davor. Okay, wie würdest du den Film auf Deutsch nennen, ohne die Handlung jetzt zu wissen? Nee, weil ich bin mir jetzt sicher, dass das irgendwas richtig abgespacedes ist. Sowas, was so gar nichts damit zu tun hat mit dem Originaltitel The Bad Guys. Ja. Ich würde so sagen, das hat so ich wirklich am Grübeln. Ah, das ist richtig schwierig. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Nee, ich glaube nicht. Okay, ich gebe dir noch einen Hinweis. Es geht darum, dass die gerne Raubüberfälle machen. Die rauben den Vier. Okay, du bist in der richtigen Richtung. Aber die deutschen Autoren oder die Leute, die es übersetzen mussten, haben sich für einen anderen Namen entschieden und der ist die Gangster-Gang. Jetzt das ganz Verrückte daran ist, dass nicht der Name brutal schlecht ist, sondern dass es eigentlich auch gar nicht den Inhalt vom Film trifft. Und die haben sich überhaupt nicht Mühe dabei gegeben, weil im Endeffekt geht es in dem Film darum, kleiner Spoiler, ich spoil es bis dahin, wo man es vielleicht auch vom Trailer erraten könnte, ich habe den nicht gesehen, aber ich schätze den Trailer so ein, dass die böse Sachen machen und dann werden sie verhaftet und müssen so ein Seminar besuchen, wie sie gut werden. Da ist quasi da gibt es einen, ich glaube, es ist ein Hamster oder sowas, der gutmütigste Mensch ist oder das gutmütigste Tier ist. Und machen so ein Abkommen mit der Polizei, ja, wenn er es schafft, in der Zeit die zu guten Typen zu machen, zu den Good Guys, wie sie genannt werden, dann müssen sie nicht in den Knast gehen. Das ist so der Deal, so komplett verrückt einfach. Und im Film, also in der deutschen Synchronisation, reden sie halt von den Leuten zu Gangster-Gang, aber machen dann auch, ja, jetzt sind sie ja nicht mehr die Gangster-Gang, jetzt sind sie ja die guten Typen oder ich weiß gar nicht, wie sie genannt werden. Weißt du, die guten Englischen, Gang. Die gute Gang. Die gute Gang. Und dieses spärliche quasi Gegenteilsnamensding, was im Englischen halt mit Good Guys und Bad Guys ein und frei funktioniert, ist im Deutschen halt, funktioniert überhaupt. Ja. Der Gag geht komplett verloren den ganzen Film über und die machen den 100.000 Mal. Also ich weiß nicht. Boah. Hast du vielleicht ein anderes Beispiel für einen Film, der im Deutschen ein bisschen einen schlechten Namen bekommen hat? Fällt dir da zufällig einer ein? Ich glaube, also ich wie ich gerade gesagt habe, ich habe so TikTok-Dinger und da der Originaltitel heißt Jaws. Ja. Ja, und ich weiß nicht genau, was Jaws heißt, aber ich weiß ganz sicher, was es nicht heißt. Ja. Und zwar Jaws ist der englische Originaltitel für Der weiße Hai. Richtig. Jaws, soweit ich weiß, ist Jaw der Kiefer. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte jetzt irgendwas Zahn oder Kiefer gesagt. Also ja, Zahn ist Kiefer. Ich glaube Kiefer ist schon richtig. Ja, sowas. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, wow. Aber du kannst ja so einen Film nicht Kiefer nennen. Gebe ich den Leuten schon recht. Ja, ich finde, da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Was ich zum Beispiel, also es gibt manche Sachen, die sind einfach sehr fragwürdig, wie zum Beispiel The B-Movie heißt im Deutschen The B-Movie, aber nicht nur The B-Movie, sondern The B-Movie, das Honigkomplott. Ja. Was ist da denn los? Im Deutschen werden immer so was drangehängt. Das ist so ein deutsches Ding. Oder was auch manchmal vorkommen kann, ich habe so ein Reddit-Thread gefunden, wo sie über sowas reden und es gibt quasi solche Sachen, die irgendwie komplett fragwürdig sind. Dann gibt es noch Sachen, die irgendwie komisch sind, weil zum Beispiel der Film Taken heißt im Deutschen 96 Hours, also ein englischer Name, aber ein anderer englischer Name. Ja, okay. Da denkt man so direkt, ja, die Leute sind zu dumm, um mit dem Namen was anzufangen, so wie man ja auch in Deutschland den Drive-In von McDonald's Drive-In nennt, eine Drive-Through, weil ein CH drin ist, das die Deutschen nicht so gut kennen. Da denkt man gleich, ja, man wird irgendwie verarscht irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das hat sowas mit unseren Eltern wahrscheinlich zu tun, weil die leben in einer Generation, wo es Englisch ein bisschen schwieriger war wahrscheinlich. Oder nicht so nahe, weil wir leben ja mit Handys und da jede Komponente wird auf Englisch beschrieben. Wir haben viele Anglizismen in unserem Sprachgebrauch. Ja. Ja. Ich habe noch ein ähnliches Beispiel, zum Beispiel Horrible Bosses wird zu Kill the Boss. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Horrible... Ich würde gern ein Ticket für Horrible Bosses. In welchem Film wollen Sie? In The B-Movie? Ich will in Horrible Bosses. Horrible Bosses. Ich will in, was habe ich gesagt? Kill the Boss. Ja, ich glaube, da hat man es in Deutschen einfach gemacht. Was kommt noch? Ist ein bisschen hässlich auf dem Handy. Genau, dann kommt noch das Beispiel mit The Bad Guys, die Gangster Gang. Baymax. Also der Film, ja. Nee, warte, der Film heißt im Englischen nicht Baymax, sondern Big Hero 6. Ja. Und im Deutschen heißt er Baymax. Wie heißt er? Hast du ihn gesehen? Nee, aber ich weiß, wie das Viech aussieht. Das sieht aus wie das Michelin-Männchen, nur ohne Streifen. Ja, und ich glaube in Rot, oder? Nee, weiß. Weiß, komplett weiß. Ja. Gar keine. Ich habe gedacht, das hätte rote Akzente. Baymax. Der aufgeblähte, was weiß Riesiges. Ich. Riesiges Marshmallow. Nee. Ah, warte. Riesiges Marshmallow. Riesiges Abenteuer. Riesiges. Nee. Oh, mir liegt es richtig auf der Zunge. Nee, ich glaube nicht, dass es dir auf der Zunge liegt. Ich glaube schon, das ist so ein Wort. Es ist riesiges Robu-Wabobu. Was ist da denn los, Leute? Riesiges Robu. Okay. Der Film sagt mir nichts. Gib mir eins noch. Okay. Es ist ein Film aus 72, habe ich glaube schon mal gehört. Oha. Der heißt im Deutschen Now You See Him, Now You Don't. Wie könnte der auf Deutsch heißen? Now You See Him, Now You Don't. Ja. Ist aber ein ziemlicher langer Titel für einen Film. Ja, wird es nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Nee. Was würdest du sagen? Wo ist der, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Okay, auch nicht schlecht, ja. Aber man hat sich entschieden für Es kracht, es zischt, zu sehen ist nicht. 1972. Ich will noch was jeder kennt. Ja. Okay, der Film Alien, Horrorfilm. Alien, ja. Alien, ich glaube, das heißt echt Alien, heißt im Deutschen nicht Alien, sondern Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ja, natürlich. So ein Happy ist das einfach gar nicht sperrig, der Titel. Was machen wir? Ja, unsere Poster sind. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Machen wir Text dahin. So ewig lang. Wie sehen die aus? Unheimlich, oder? Unheimlich, ja. Und wo kommen die her? Aus einem anderen Welt. Okay. Was weiß ich nicht. Ja, ich weiß, ich könnte mich da auch brutal drin verlieren, aber Patrick, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Okay. Weil meistens, wenn mein Hefeweizen leer ist, dann isst man wieder Zeit. Wir haben noch 4 Minuten. Geschwätz. Okay. Doch, wir haben echt noch 4 Minuten. Ach nee, wir machen ja keine Stunde. Nee. Wir sind schon lange drüber. Ja, du willst ja keine Stunde machen. Ja, weil ich glaube, eine 3-5-Stunde ist besser, aber jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Aber heute war auch fies mit dem anderen Angang, deswegen. Deswegen noch eine letzte Frage. Bubi, hast du noch was? Ja, ich spiele am Sonntag Hallenturnier, das wird geil. Ist es Kreisliga? Nee, querbeet durchgemischt, aber Halle, da ist alles möglich. Gibt's da Bier? Ja. Kommt vorbei, Leute. In? Oberbrüden. Wie viel Uhr? Ab 13 Uhr. Kommt vorbei, 13 Uhr. Am Sonntag? Sonntag. Perfekt, Leute. Ansonsten hört ihr uns beim nächsten Mal Folge 95 dann. Oh, ja. Ihr könnt runterzählen, ihr könnt euch auf ein krasses 100. Jubiläumsfolge gespannt, bereit machen. Aus dem Besen A bis A. Ansonsten ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Tschüss.